Jetzt läuft das Club-Ding. Feel this. Live, laut, lässig. Unser Ding. Club-Ding mit Florian. Sommer, Sonne, Sonnenschein. Hier ist das Club-Ding. Einen wunderschönen guten Abend. Heute sehr geile Mucke in der zweiten Stunde. Ein DJ-Set von Maskenmann Kleptone. Und in der ersten Stunde habe ich in der Show neue Tracks von Nora Ampur. MK hat was Neues, Sonny Fodera. Und auch die Jungs von Booker Shade haben eine neue EP. Los geht's mit einem Track, den ihr wahrscheinlich schon kennt. Later Bitches, The Prince Karma. Aber neu aufgelegt im Benny Benassi Remix. Am Mikrofon ist der Flo. Servus. I've got to wait in line. Bitches. Bitches. Clubding. Just abuse it, abuse it. Neuer Track auf Spinnen hier von Jaded. Das Teil heißt Move It. Kommen wir zur neuen Nummer von Noam Poon aus der Schweiz. Die hat dieses Jahr auch auf dem Coachella gespielt und hat sich eine Bühne mit Leuten wie Diplo geteilt. Da hat sie auch ihren neuesten Track Birthright das erste Mal gespielt und jetzt ist er endlich released. Hier ist er für euch beim Clubding. Unser Ding. Clubding. Unser Ding. Club Ding. Die angesagtesten Sounds aus den Clubs. Thank you. auf Club Sweat hier von Barbert. Der Track heißt Upside Down. Markinchen, seine Abkürzung lautet ja MK, unter der er euch vielleicht bekannt ist, hat vor kurzem seinen Track für die Season dieses Jahr released. Vor 2 Jahren hat er mit 17 einen Mega-Erfolg gefeiert. Besonders auf Ibiza wurde das Ding krass abgefeiert. Jetzt kommt mit Body to Body der Nachfolger rein und den spiele ich euch jetzt hier. We'll Too Good For Me war das gerade von Frank Moody im Alex Virgil Remix. Könnte auch einer der großen Nummern dieses Jahr werden. Bevor wir ab 22 Uhr einen exklusiven DJ-Mix von Clapton hören, bekommen wir ein paar Tracks am Stück für euch noch hin. Auf den Mix freue ich mich schon richtig, der wird mega geil. Fangen wir aber erstmal mit der neuesten Nummer von Sonny Fodera an, heißt Back This Groove Up. Danach spiele ich euch eine neue Nummer von Booker Shade aus ihrer neuen EP, die heißt The Unseen. Und außerdem habe ich noch die neue Single von Jonas Ratsmann am Start, die heißt Siren. Ganz viel Spaß bei der Nummer. Back this groove up.

Unser Ding. Club Ding. Die heißesten elektronischen Tracks. Thank you. Ding. Club Ding. Die angesagtesten Sounds aus den Clubs. Unser Ding. Genau der Hathaway, What is Love und so, ne? Zusammen mit dem Wiener DJ und Produzenten Wolfram haben die beiden gemeinsame Sachen gemacht und My Love is for Real produziert. Also, dass ich hier im Club-Ding jetzt mal Hathaway spiele, hätte ich jetzt auch nicht mehr gedacht. 22 Uhr ist es. Wir kommen zum heutigen DJ-Mix von Maskenmann Klepton. Der hat ja letzte Woche seine Summer Residency im Pascha auf Ibiza gestartet. Gestern waren Armand van Helden und And Him. Morgen sind dann unter anderem Dennis Ferrer und Danny Howard zu Gast. Also ein absolutes Must-Go diesen Sommer auf der Insel. Was Klepton da so zocken wird, hören wir jetzt hier beim Club-Ding. Ganz viel Spaß beim Club-Ding in the Mix. Eine Stunde für euch. Unser Ding. Club-Ding. Die angesagtesten Songs aus den Clubs. set you free. Day. We all have a hunger.

tonight.

Unser Ding. Club-Ding. Live-Mix. Fading into black, like a moth.